Traumkatze präsentiert von Öms and Öms. Guten Morgen. Morgen. Spathamers. 2:57 Uhr. Hier im Hautnau-Bunker. In Neuchâtel. Ja, schön, schön kühl da. Wir sind am Nif. Wir reden nur über Tag 2. Ja. Der hat angefangen mit einem Film aus der Quebec-Reihe. Mhm. Und zwar 505 Rue des Ormes. Oh, Ormes. Genau. Da wird ein Filmstudent, stürzt mit dem Velo um, macht eine Panne, kann nicht weiterfahren, geht klöpfeln an einem Haus, will ein Telefon benutzen. Und dann vernimmt er Hilfeschrei aus dem oberen Stock aus dem Haus, den Garten mal güchseln. Genau. Und sieht einen Mann, der am Auslaufen ist im Zimmer. Blutig in einem Zimmer. Genau. Wo er später auch soll bewohnen. In dem Haus lebt eine psychopathische Familie. Ein Vater. Zwei Töchter. Genau. Teenage-Tochter und ein kleines Mädchen. Und die Frau, die immer schön zum Morgen kocht. Das ist schön. Genau. Die Idylle. Jetzt, was ist das gewesen? Da haben sich zwei Lager kristallisiert bei unserer Gruppe. Die einen hat es super toll gefunden, werden wir nachher drauf kommen, die Argumente anzuhören. Aber wir beide teilen die Meinung, dass der Film jetzt einfach neu war. Nein, das ist jetzt einfach neu gewesen. Muss man da spoilern fast, oder? Kann man. Mit Schach, oder muss man nicht? Du, das kann man schon, das sieht man schon im Trailer, also, dass sie Schach spielen. Sie müssen dann hier Schach spielen. Um die Freiheit, also der Vater, der Kidnapper. Der Schachmeister ist. Fordert der Junge auf, hier. Mit dem Schachspiel zu machen. Genau. Aber er hat noch nie verloren. Genau. Jetzt, das ist ein ganz komischer Film irgendwie. Also ich habe es nicht so recht begriffen, ob jetzt der soll ein also schwarzhumorig sein oder ernst. Oder es ist ja weder spannend noch lustig noch irgendetwas. Ja, es ist ganz komisch. Ich hatte vor allem ein Problem mit der Hoffnung, wie man wieder aufgekommen ist. Ja, jetzt kommt er dann weg, jetzt kommt er dann weg. Genau, ja. Und er kommt er doch nie richtig weg. Und trotzdem hat er auch noch das Tape an ihm umlaufen. Er, ja, er nimmt sich irgendwann mal noch selber auf und rührt dann das Tape dann irgendwo zum Fenster raus. Und das Tape ist dann ein bisschen unterwegs. Verschiedene Büblein haben sie in der Hand und geben sie dann weiter. Und niemand kommt dir das mal anzuschauen. Und man weiss, irgendwann wird es mal noch eine entscheidende Rolle spielen. Aber auch das Verhalten von ihm, also in gewissen Momenten, ist einfach völlig daneben. Ja, ja. Also, ich weiß nicht, wie man sich danach fühlt, wenn man so eine Zeit lang in so einem dunklen Raum eingesperrt ist und so. Aber ein anderer wäre weggekommen. Ein anderer wäre weggekommen. Nee. Der hat irgendwann die Obsession. Mensch. Ja. Yeah. Du, ich kann es nicht ausprobieren, dann bin ich der falsche Kandidat dafür. Also, Spoiler, es gibt eine Möglichkeit, wo ihr könnt abhauen, aber er macht es nicht, weil er das Schachspiel will gewinnen. Genau, er will unbedingt schlagen, der Familienvater. Genau. Aber die Hintergrundstory mit seinen Eltern wird auch völlig... wird nicht mehr tief ergründet. Fertig. Also, mehr hat es für einen Stern. Ja, einer sicher nicht. Einer ist viel zu wenig. Doch, und er ist ganz blass am Himmel. Man sieht ihn fast nicht. Ist ganz weit weg. Nein. Es hat schon ein paar gute Sachen gehabt. Die Charaktere waren zu bezeichnen. Der Vater sehr interessant. Gut gespielt, ja. Ganz bedrohlich überkommen, aber auch ist irgendwie faszinierend. Ja, Mutter, aber auch eine ganz schwache Figur. Ja, das ist halt das als Frauen, oder? Die ein bisschen schwächer ist, oder? Wieso die das alles mitmacht? Also. ich habe den Film nicht so schlecht gefunden. Einfach am Schluss hat er den Vogel abgeschossen. Weißt du, welche Szene ich meine? Gegenargument hören wir jetzt leider keine. Weil Gegenargumente sind schon alle geschlafen. Gegenargument. Ja, dann bleibt es halt dabei. Dann bleibt es halt dabei. Das ist, gell? Ja. Die anderen zwei haben gut gefunden, aber ja. The Killer Inside. Me. Das ist ein Film von Michael Winterbottom, bekannt durch Code 46. The Road to Guantanamo. Und noch etwas, 24-Hour Party People. Huh? Okay. Party. Killer Inside Me basiert auf einem Schundroman. Mhm. Ist schon mal verfilmt worden anscheinend. In der Hauptrolle Casey Affleck, Jessica Alba, Kate Hudson, Kate Hudson, Simon Baker, Ned Beatty, Bill Pullman in einer lustigen Nebenrolle. Elias Koteas. Genau. Um was geht es da? Es geht um den Dorfscheriff. Kann man sagen, Dorf oder Städtchen? Deputy, oder ist ein Sheriff? Ist Sheriff. Ja, er hat ein bisschen... Ist ein Liebe? Ist eigentlich ein Liebe gegen aussen, aber er hat eine böse Ader, die ihn dann explizit Jessica Alba ein bisschen näher zeigt. Und vor allem sein Verhältnis zu Frauen ist total kaputt. Jetzt, der Film ist, glaube ich, kontrovers ein bisschen. Ja, ziemlich, ja. Ja, es ist natürlich die zweite Gewalt, oder, wo das grosse Thema war. Darf man das wieder zeigen, oder? Da kann man glaub, schon sagen, das ist überall, hat man das gehört, dass Jessica Alba von Casey Affleck zusammengeschlagen wird und dass die Kamera wirklich darauf gekippt hat. Du hast ja nicht können dran, du hast auch nicht können schauen. Nein. Ist eigentlich schade, weil sonst habe ich noch einen coolen. Es ist so ein bisschen meine, oder? Film noir, oder? Ja, ja. Also, spielt in den 50er oder so, mit dem Ich-Erzähler und so ein bisschen... Ja, aber das jetzt wirklich vom Mörder aus erzählt wird, oder? Einfach gegen aussen, oder nimmt man den Casey Affleck mit seinem feinen Stimmli, wo keiner Maus etwas zu leid kann tun. Und wenn der dann natürlich flippt, dann fällt es umso mehr ein. Ja. Und von dem her, Schauspieler ist top, Stimmung top, aber einfach eben... Wie gesagt, die Gewaltszenen hat man von mir aus nicht so müssen zelebrieren. Ja. Obwohl sie natürlich schon einfahren. Dann. Ja, es ist ja wirklich ein Pulp-Roman. Und es ist halt einfach Schund. Und ja, man kann sich so antun. Ich habe ein Problem mit dem schleppenden Tempo. Das war wirklich halt einmal ein bisschen zu lang gewesen. Irgendwie die eine Szene. Hätte man ruhig ein bisschen Zug geben. Ganz toll habe ich da den älteren Herr gefunden, der Sheriff, also sein Kollege da. Der Abtretende? Ja. Yeah. Ja, der ist cool gewesen. Habe ich ganz cool gefunden, dort im Zug. So, wo er da noch den Alkohol entdeckt. Sternli-mässig? Sternli-mässig 4. Ich baue noch zwischen 3 und 4. Eben wegen dem schleppenden Tempo. Eigentlich war es schon einfach nur Schund gewesen. Es ist schon gesehen, aber es hat auch irgendwie ein bisschen am Publikum zuzwinkert teilweise und gesagt, dass es Schund ist. Ja, meine Lieblingsszene einfach immer noch dort, wo er auf dem Nest hockt und dann Anschuldigungen überkommt und er sich einfach grinst. Er grinst sich einen ab dort. Und der Zuschauer will einfach so, dass der jetzt gefasst wird, oder? Das ist schon noch gut gemacht. So, oben sind wir noch unter einem Sternenhimmel. Schön gewesen. Und haben die ägyptischen Sterne angeschaut. Genau gesagt in Alexandria, in der Bibliothek von Alexandria. Dort ist Rachel Weisz, Lehrerin, eine Philosophin. Wie hat sie geheißen? Hypia. Hypotia. Hypotia. Hypotia. Genau, Hypotia. Was anderes ist ein Fußballspieler. Ihren ist ein bisschen vom heliozentrische Weltbild und so weiter beibringt. Wenn du das sagst. Und selber auch noch ein bisschen herausfinden, wie jetzt genau das ist. Bewegt sich echt Sterne oder und so weiter. Aber das ist ja eigentlich nur ein Subplot, oder? Eigentlich geht es ja darum, dass hier die Christen kommen. Genau, und ein bisschen wütend. Die Heiden vertreiben und alle müssen konvertieren. Genau, so ist auch blöd. Jetzt, der Film ist vom... Du kannst das sicher sagen. Oh. Wie heisst der? Oh. Regisseur von The Others. Ja, und Mar Adentro. Und im Original von Vanilla Sky, Abre los Ojos. Alejandro Amenábar, kann das sein? Ja, irgendwie ist ein Paar am Schluss. Ja. Grosses, opulente Kulissen, schöne Kostüme, Historien, Schinken. Das ist wahnsinnig gut gemacht. Komisch, dass man von dem nicht mehr gehört hat. Das ist wirklich sehr schade. Wahrscheinlich einfach zu anspruchsvoll wieder für den normalen Pöbel, oder? Ich meine, und wahrscheinlich, weil er so kritisch ist. Genau, er geht nicht wirklich mit Religionen um. Es wird recht kritisiert. Ja. Aber super. Ist also, wirklich super, ja. Es wird einem vor Augen geführt, was für ein Blödsinn das Konzept eigentlich ist. Ja. Also, nicht jetzt darum, irgendjemanden zu beleidigen, aber es gibt halt immer... Also es sagt schon, es gibt Christen und Christen und also tut schon ein bisschen... Differenzieren, das macht er schon, aber ja. Der grosse Mob ist halt einfach die blind an einem Anführer, dem Bischof dort folgen. Genau, nachfolgen, ja. Ich sage, den Film kannst du auch Schullektüre brauchen, eigentlich, würde ich jetzt meinen. Jetzt kommt nicht im Religionsunterricht, sondern irgendwie Allgemeinbildung. geht 2,5 Stunden und ist immer etwas los, ist spannend. Selten lange, es hat mich zuerst abgeschreckt, über den überhaupt mal schauen, so ein bisschen altertümlich und 2,5 Stunden, das könnte sich noch recht ziehen, aber es war nicht so, sehr spannend, die Figur super, die Schauspieler sowieso. Vor allem da der... Der Sklav dort. Nein, der hat mir nicht so besser. Der hat er nicht besser, der hat Der andere, der Präfekt. Mhm, der Präfekt. Isaac heisst der irgendwie. Oscar Isaac. Ja, ich glaube es. Ja. Der ist gut gewesen. Ich habe es auch gut gefunden, wie sie da ihre keine Männergeschichte aufgedreht haben und so. Also, ja, sie ist eine starke Frau. Ja. Von dem lebt sie eigentlich, oder? Nein, das Sklave habe ich den Schwachpunkt eigentlich gefunden. Hast du den Schwachpunkt gefunden? Nein, das habe ich so ein bisschen, wie ein Blättchen im Wind habe ich das empfunden. Ich bin mir noch genau sicher, sie sollen sich jetzt anziehen lassen. Ja, gut, solche gibt es natürlich viel, aber mir ist das ein bisschen schnell gegangen, wie er die Richtung wieder gewechselt hat. Top. Ja. So, ja. Ja, muss man schauen. Und ja. Also auch emotional bin ich dabei gewesen. Und kann man also empfehlen, ist für mich das Highlight vom diesjährige nicht bis jetzt. Das bisherige Highlight. Ja, das bisherige, wir haben ja noch einiges vor. Morgen reden wir nämlich über Bedeviled. Ein südkoreanisches Horror-Drama. Rache. Ja, so irgendetwas. Sozial-Drama, was auch immer. Und über Mutant Girl Squad nochmal, sagen wir noch, ob wir mit dem DB einig sind. Genau, dann weiter Open Air sind der DB und ich gewesen, Metropia schauen. Und du bist etwas anderes geschaut. Ich habe noch den Wushi gesehen, aber ich weiß nicht, ob dir dann noch gehen. Guckt, glaube niemand mehr. Da darfst du schon drüber schwätzen. Dann schwätze ich da halt allein drüber. Gut, das war es vom heutigen Update. Jetzt haben wir inzwischen schon Nacht 3. Da würde ich sagen, ab in Taya. Genau, morgen früh aufstehen. Genau, bis dann. Gute Nacht.